Ich bin ein braver Untertan, das leidet keinen Zweifel. Mein Fürst, das ist ein braver Mann, ach, wäre doch beim teuren Volke immer, so würde es niemals schlimmer, beim teuren Volke immer, so würde es niemals schlimmer. Wir haben ihn wohl oft betrübt, doch nimmermehr belogen. Er sagte, dass er uns geliebt, doch er hat uns betroffen. Oft auf Taten, die er uns nicht geraten, betroffen oft auf Taten, die er uns nicht geraten. Die Staatsbeamten taten recht, sie wahrten seine Rechte, und der war ihm der liebste Knecht, der sich recht viel erfreulich zu uns neigte und Mitleid uns bezeugte, erfreulich zu uns neigte und Mitleid uns bezeugte. Du Polizei, die dazu da, das wilde Volk zu zügeln, dich möchte ich nur einmal ja so recht von Herzen prüfen und dich fragen, wer über dich könnt klagen, dich prüfen und dich fragen, wer über dich könnt klagen.